Abschnitt 11 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fortsetzung der Aussage Walter Hartwrights, Teil 18. Es war keine Lampe im Flur, aber in dem matten Schimmer des Lichtes, welches die Magd mit aus der Küche gebracht hatte, sah ich eine ältliche Dame geräuschlos das Hinterzimmer des Erdgeschosses verlassen. Sie warf mir einen einzigen nattern Blick zu, als ich in den Flur trat, sagte jedoch nichts, sondern ging langsam und ohne meinen Gruß zu erwidern die Treppe hinauf. Ich war durch meine Bekanntschaft mit Mariannens Tagebuch hinlänglich überzeugt, dass diese ältliche Dame die Gräfin Fosco sei. Die Magd führte mich nach dem Zimmer, welches die Gräfin soeben verlassen hatte. Ich trat ein und stand dem Grafen gegenüber. Er war noch in seiner Abendtoilette, ausgenommen, dass er seinen Rock ausgezogen und über einen Stuhl geworfen hatte. Seine Hemdärmel waren am Handgelenke umgekrempt, aber nur wenig. Zur einen Seite von ihm stand ein Nachtsack, zur anderen ein Reisekoffer. Bücher, Papiere und Kleidungsstücke lagen zerstreut im Zimmer umher. Auf einem Tische zur einen Seite der Tür stand eine Pagode, die mir der Beschreibung nach so wohl bekannt war und die seine weißen Mäuse enthielt. Die Kanarienvögel und der Kakadu waren wahrscheinlich in einem anderen Zimmer. Als ich eintrat, saß er vor dem Reisekoffer, welchen er packte, stand mit einigen Papieren in der Hand auf, um mich zu empfangen. Sein Gesicht zeigte noch deutliche Spuren von der Erschütterung, welche ihn in der Oper überwältigt hatte. Seine großen Wangen hingen welk, seine kalten, grauen Augen blickten mit verstohlener Wachsamkeit, seine Stimme, sein Blick und sein Wesen waren alle gleich argwöhnisch, als er mir einen Schritt entgegenkam und mich mit zurückhaltender Höflichkeit ersuchte, Platz zu nehmen. »Sie kommen in Geschäften, Sir?« sagte er. »Ich kann nicht erraten, welcher Art dieselben sein können.« Die unverhohlene Neugier, mit der er mir, während er sprach, fest ins Gesicht blickte, überzeugte mich, dass er mich in der Oper nicht bemerkt hatte. Er hatte Pesca zuerst erblickt und offenbar von diesem Augenblicke an bis zu dem, wo er das Theater verließ, nichts weiter gesehen als ihn. Mein Name musste ihn natürlich darauf gefasst machen, dass mich kein anderer als ein feindlicher Zweck in sein Haus brachte. Aber er schien bis hierher vollkommen im Unklaren über den wirklichen Zweck meines Besuches. »Ich habe Glück, indem ich Sie heute Abend noch hier finde«, sagte ich. »Sie scheinen im Begriffe zu sein, eine Reise zu machen?« »Haben Ihre Geschäfte mit meiner Reise zu tun?« »In gewisser Beziehung, ja.« »In welcher Beziehung? Wissen Sie, wohin ich reise?« »Nein, ich weiß bloß, warum Sie London verlassen.« Er schlüpfte mit Blitzeschnelle an mir vorüber, verschloss die Tür und steckte den Schlüssel in die Tasche. »Sie und ich, Mr. Hartwright«, sagte er, »sind dem Rufe nach sehr wohl miteinander bekannt. Ist es Ihnen zufällig eingefallen, als Sie nach diesem Hause kamen, dass ich nicht ein Mann sei, mit dem Sie Ihr Spiel würden treiben können?« »Allerdings«, entgegnete ich, »und ich bin durchaus nicht dazu hergekommen. Ich bin hier in einer Sache über Leben und Tod. Und wäre jene Tür, die Sie soeben verschlossen haben, offen, so würde mich nichts, das Sie zu sagen oder zu tun imstande wären, bewegen können, dies Zimmer zu verlassen.« Ich trat weiter in das Innere des Zimmers hinein und stand ihm auf dem Kaminteppiche gegenüber. Er zog einen Stuhl vor die Tür, setzte sich darauf und stützte sich mit einem Arme auf den Tisch. Die Pagode mit den weißen Mäusen stand dicht neben ihm und die kleinen Tierchen stürzten aus ihren Schlafstellen, als sein schwerer Arm den Tisch erschütterte, und schauten ihn durch die bunten Drahtstäbe hindurch an. »In einer Sache über Leben und Tod«, wiederholte er für sich, »diese Worte bedeuten vielleicht mehr, als Sie denken. Was wollen Sie damit andeuten?« »Was ich sage.« Dichter Schweiß trat auf seine breite Stirn. Seine linke Hand stahl sich über die Kante des Tisches. Es war eine verschließbare Schublade darin und der Schlüssel steckte im Schlosse. Sein Finger und Daumen fassten den Schlüssel, doch drehte er ihn nicht um. »Sie wissen also, weshalb ich London verlasse«, fuhr er fort. »Nennen Sie mir gefälligst den Grund.« Während er sprach, drehte er den Schlüssel um und öffnete die Schublade. »Ich kann noch mehr tun als das«, entgegnete ich. »Ich kann Ihnen den Grund zeigen.« »Wie können Sie ihn mir zeigen?« »Sie haben Ihren Rock abgelegt«, sagte ich. »Wollen Sie Ihren linken Hemdärmel hinaufziehen und Sie werden ihn sehen.« Dieselbe fahle, bleierne Blässe, die ich schon im Theater auf seinem Gesichte hatte lagern sehen, überzog dasselbe abermals. Das tödliche Leuchten seiner Augen brannte sich fest und tief in die meinigen. Er sagte nichts, aber seine linke Hand zog langsam die Schublade heraus und schlüpfte dann leise hinein. Es ließ sich auf einen Augenblick ein harter, scharrender Ton hören, wie wenn er einen schweren Gegenstand bewegte, den ich jedoch nicht sah. Die Stille, welche folgte, war eine so tiefe, dass ich an der Stelle, wo ich stand, deutlich das leise Nagen der kleinen weißen Mäuse an ihren Stäben hören konnte. Mein Leben hing an einem Faden, und ich wusste es. In diesem entscheidenden Augenblicke dachte ich mit seinem Geiste, fühlte ich mit seinen Fingern, ich wusste so bestimmt, als ob ich es gesehen hätte, was er in der Schublade vor mir versteckt hielt. »Warten Sie ein wenig«, sagte ich, »Sie haben die Tür verschlossen. Sie sehen, dass ich mich nicht rühre, dass meine Hände leer sind. Warten Sie ein wenig, ich habe Ihnen noch etwas zu sagen.« »Sie haben genug gesagt«, entgegnete er mit einer plötzlichen Ruhe, die etwas so Unnatürliches und Gespenstisches hatte, dass sie mich heftiger erschütterte, als der gewaltigste Wutausbruch getan haben würde. »Ich brauche noch einen Augenblick für meine eigenen Gedanken, wenn Sie ihn mir erlauben wollen. Erraten Sie, woran ich denke?« »Vielleicht.« »Ich denke daran«, sagte er mit großer Ruhe, »ob ich die Unordnung in diesem Zimmer noch dadurch vermehren soll, dass ich Ihr Gehirn über den Kamin spritze.« Ich sah es seinem Gesichte an, dass, falls ich mich in diesem Augenblick gerührt, er es getan haben würde. »Ich rate Ihnen, ehe Sie sich über diese Frage entschließen, zwei geschriebene Zeilen zu lesen, die ich bei mir trage«, entgegnete ich. Dieser Vorschlag schien seine Neugierde zu erregen. Ich nickte mit dem Kopfe. Ich nahm Pescas Bescheinigung über den Empfang meines Briefes aus meinem Taschenbuche und hielt ihm dieselbe auf Armlänge hin. Dann kehrte ich zu meinem Platze vor dem Kamine zurück. Er las die Zeilen laut vor. »Ich habe deinen Brief erhalten. Wenn ich dich vor der genannten Zeit nicht sehe, werde ich mit dem Glockenschlage das Siegel brechen.« Für einen anderen Mann in seiner Lage hätten diese Worte einer Erklärung bedurft. Bei dem Grafen war eine solche unnötig. Ein einmaliges Durchlesen des Billets zeigte ihm so deutlich, als wenn er in dem Augenblicke, wo ich sie traf, zugegen gewesen, durch welche Vorsichtsmaßregel ich mich geschützt hatte. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich augenblicklich und seine Hand zog sich leer aus der Schublade zurück. »Ich verschließe meine Schublade nicht, Mr. Hartwright, und ich sage nicht, dass ich nicht doch noch Ihr Gehirn über den Kamin spritzen werde«, sagte er, »aber ich bin selbst gegen meinen Feind gerecht. Und ich will vorläufig bekennen, dass sein Gehirn klüger ist, als ich es geglaubt hätte. Kommen Sie zur Sache, Sir, Sie verlangen etwas von mir.« »Ja, und ich beabsichtige, es zu erhalten.« »Unter Bedingungen?« »Ohne Bedingungen.« Seine Hand fiel wieder in die Schublade. »Bah, wir machen Umwege und Ihr kluges Gehirn ist schon wieder in Gefahr. Der Ton, den Sie annehmen, ist einer von einer beklagenswerten Unvorsichtigkeit, Sir. Mäßigen Sie ihn auf der Stelle. Das Risiko, Sie an der Stelle, wo Sie stehen, zu erschießen, ist geringer für mich, als das, Sie lebend aus diesem Hause zu lassen, ausgenommen unter Bedingungen, die ich selbst vorschreiben werde. Sie haben es jetzt nicht mit meinem verstorbenen Freunde zu tun, sondern stehen Fosco gegenüber. Und wenn die Leben von 20 Mr. Hartwrights als Stufensteine zu meiner Sicherheit nötig wären, so würde ich auf meine erhabene Gleichgültigkeit und meine undurchdringliche Ruhe gestützt über sie hinwegschreiten. achten Sie mich, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Ich fordere Sie auf, mir 3 Fragen zu beantworten, ehe Sie wieder Ihre Lippen öffnen. Hören Sie sie an. Sie sind zu dieser Unterredung notwendig. Beantworten Sie sie. Sie sind mir notwendig. Er hielt einen Finger seiner rechten Hand empor. Erste Frage, sagte er. Sie kommen hier im Besitze einer Mitteilung, welche wahr oder falsch sein mag. Woher haben Sie dieselbe? Ich schlage es aus, die Frage zu beantworten. Einerlei, ich werde es schon erfahren. Wenn diese Mitteilung wahr ist, bemerken Sie wohl, dass ich mit der ganzen Kraft meiner Entschlossenheit sage, wenn, so treiben Sie hier entweder durch Ihren eigenen Verrat oder den Verrat eines anderen Mannes Ihren Handel damit. Ich mache mir aus diesem Umstande eine Anmerkung in meinem Gedächtnisse, welches nichts vergisst für künftigen Gebrauch, und jetzt weiter. Er hielt einen zweiten Finger empor. Zweite Frage. Jene Zeilen, die Sie mir zu lesen gaben, sind ohne Unterschrift. Wer hat sie geschrieben? Ein Mann, auf den ich alle Ursache habe, mich zu verlassen, den aber Sie alle Ursache haben zu fürchten. Meine Antwort traf ihn diesmal ziemlich hart. Seine linke Hand zitterte hörbar in der Schublade. »Wie lange geben Sie mir Zeit?« frug er, indem er seine dritte Frage in ruhigerem Ton tat, ehe das Siegel mit dem Glockenschlage gebrochen wird. »Zeit genug für Sie, um auf meine Bedingungen einzugehen,« entgegnete ich. »Geben Sie mir eine deutlichere Antwort, Mr. Hartwright. Welches ist die Stunde, die der Glockenschlag angeben soll?« 9 Uhr morgen früh.« 9 Uhr morgen früh. Ja, ja, Sie haben Ihre Falle wohl angelegt, ehe ich meinen Pass visiert bekommen und London verlassen kann. Ich nehme an, dass es nicht schon früher ist, doch werden wir darauf gleich zurückkommen. Ich kann Sie als Geisel hier behalten und einen Handel mit Ihnen treffen, dass Sie den Brief holen lassen, ehe ich Sie fortlasse. Inzwischen haben Sie jetzt die Güte, Ihre Bedingungen zu nennen. Die sollen Sie hören. Dieselben sind einfach und bald erklärt. Sie wissen, wessen Interessen ich repräsentiere, indem ich hierher komme? Er lächelte mit erhabenster Gelassenheit und machte eine nachlässige Bewegung mit der rechten Hand. »Ich will es zu erraten wagen«, sagte er spöttisch, »die Interessen einer Dame natürlich.« »Die Interessen meiner Frau.« Er blickte mir mit dem ersten ehrlichen Ausdrucke, den ich noch bei ihm gesehen, ins Gesicht. Einem Ausdrucke des größten Erstaunens. Ich konnte sehen, dass ich in meiner Eigenschaft als gefährlicher Mann von diesem Augenblicke an in seiner Achtung sank. Er schloss sofort die Schublade, faltete die Arme über seiner Brust und hörte mich mit einem Lächeln satirischer Aufmerksamkeit an. »Sie sind hinlänglich von dem Fortgange meiner Nachforschungen während der letzten Monate unterrichtet«, sagte ich, »um zu wissen, dass jeder Versuch, die einfachen Tatsachen zu leugnen, in meiner Gegenwart vollkommen nutzlos ist. Sie haben sich eines schändlichen Anschlages schuldig gemacht und der Gewinn eines Vermögens von 10.000 Pfund war der Zweck desselben.« Er sagte nichts, aber über sein Gesicht zog sich eine Wolke finsterer Besorgnis. »Behalten Sie Ihre Beute«, sagte ich. Sein Gesicht erhellte sich augenblicklich wieder und seine Augen öffneten sich in immer größerem Erstaunen. »Ich bin nicht hergekommen, um mit Ihnen um Geld zu feilschen, das durch Ihre Hände gegangen und der Preis eines schändlichen Verbrechens gewesen.« »Sachte, Mr. Hartwright, Ihre moralischen Gemeinplätze sind bei Ihren Landsleuten von vorzüglicher Wirkung. Behalten Sie dieselben gefälligst für sich und für Sie.« Die 10.000 Pfund waren ein Legat, welches der verstorbene Mr. Fairley meiner Frau vermacht hatte. Nehmen wir die Sache aus diesem Gesichtspunkte, und ich habe nichts dawider, Sie zu besprechen. Für einen Mann von meinen Gefühlen jedoch ist der Gegenstand ein sehr erbärmlicher. Ich ziehe es vor, ihn fallen zu lassen und fordere Sie auf, die Nennung Ihrer Bedingungen wieder aufzunehmen. Was fordern Sie?« »Ich verlange erstens ein volles Bekenntnis des begangenen Verrates, von Ihnen selbst in meiner Gegenwart geschrieben und unterzeichnet.« Er hob den Finger. »Eins«, sagte er, mich mit der ruhigen Aufmerksamkeit eines praktischen Mannes kontrollierend. zweitens einen klaren Beweis, der nicht von ihrer persönlichen Behauptung abhängt, von dem Datum, an welchem meine Frau Blackwater Park verließ und nach London reiste. »So, so, ich sehe, Sie sind imstande, die schwache Stelle herauszufühlen«, bemerkte er mit Gelassenheit. »Sonst noch etwas?« »Für jetzt nichts.« »Gut, Sie haben Ihre Bedingungen genannt. Jetzt hören Sie die meinigen. Vielleicht ist die Verantwortlichkeit, das einzuräumen, was Sie den Anschlag zu nennen belieben, eine geringere für mich als die, Sie dort tot auf dem Kaminteppich hinzustrecken. Wir wollen annehmen, dass ich auf Ihren Wunsch eingehe, unter meinen eigenen Bedingungen. Die Angabe, welche Sie von mir verlangen soll, geschrieben, der klare Beweis des Datums geliefert werden. Vermutlich werden Sie einen Brief von meinem verstorbenen Freunde, von ihm selbst geschrieben, datiert und unterzeichnet, wodurch er mich von dem Tage und der Stunde der Ankunft seiner Frau unterrichtet, einen Beweis nennen. Diesen kann ich Ihnen geben. Ich kann Sie außerdem zu dem Manne schicken, von welchem ich den Wagen mietete, in dem ich meinen Besuch am Tage Ihrer Ankunft von der Eisenbahnstation abholte. Sein Bestellungsbuch mag Ihnen vielleicht zu dem Datum verhelfen können, selbst wenn der Kutscher, welcher mich fuhr, Ihnen nicht von Nutzen sein kann. Dies kann ich und will ich tun, unter Bedingungen. Diese sind folgende. Erste Bedingung. Die Gräfin und ich verlassen dies Haus, wann und wie wir wollen, ohne jegliches Hindernis von Ihrer Seite. Zweite Bedingung. Sie warten hier in meiner Gesellschaft, um meinen Agenten zu sehen, welcher morgen früh um 7 Uhr herkommt, um meine Geschäfte zu ordnen. Sie geben meinem Agenten einen geschriebenen Befehl an den Mann, welcher Ihren versiegelten Brief hat, dass er ihm denselben ausliefere. Sie warten hier, bis der Agent jenen Brief ungeöffnet in meine Hände gegeben hat, und dann geben Sie mir eine gemessene halbe Stunde, um das Haus zu verlassen, worauf Sie dann Ihre Freiheit wieder erhalten und gehen mögen, wohin Sie wollen. Dritte Bedingung. Sie geben mir die Genugtuung eines Gentlemen für Ihre Einmischung in meine Privatangelegenheiten und für die Sprache, die Sie sich während dieser Unterredung gegen mich erlaubt haben. Zeit und Ort für das Zusammentreffen sollen Ihnen, sobald ich sicher auf dem Festlande angelangt sein werde, in einem Briefe von meiner Hand mitgeteilt werden, in welchem ich einen Papierstreifen, welcher genau die Länge meines Degens angibt, beischließen will. Dies sind meine Bedingungen. Sagen Sie mir, ob Sie dieselben eingehen, ja oder nein. Die merkwürdige Mischung von der schnellen Entschlossenheit, schlauen Berechnung und dem komödiantischen Bombast dieser Rede machte mich einen Augenblick förmlich stutzig. Aber nur auf einen Augenblick. Die eine Frage, welche ich zu bedenken hatte, war die, ob ich berechtigt sei, mir die Mittel zu Lauras Identifikation auf Kosten des ungestraften Entkommens des Schurken zu verschaffen, welcher sie derselben beraubt hatte. Ich wusste, dass mein Beweggrund, die gerechte Anerkennung meiner Frau in dem Geburtsorte, aus dem sie als Betrügerin vertrieben zu erlangen und öffentlich die Lüge zu vertilgen, die noch immer den Grabstein ihrer Mutter entweihte, dadurch, dass er von aller bösen Leidenschaft frei, weit reiner war als der rachsüchtige Beweggrund, welcher sich von Anfang an mit meinem Zwecke verbunden hatte. Und doch kann ich nicht mit Ehrlichkeit sagen, dass meine eigenen moralischen Überzeugungen stark genug waren, um den Kampf in mir allein zu entscheiden. Es kam ihnen meine Erinnerung an Sir Percivals Tod zu Hilfe. Auf wie furchtbare Weise war nicht dort das Werk der Vergeltung im letzten Augenblicke aus der Hand gerissen worden? Welches Recht hatte ich in meiner kleinen sterblichen Unkenntnis der Zukunft anzunehmen, dass auch dieser Mensch ungestraft entgehen müsse, weil er mir entginge? Ich dachte an diese Dinge vielleicht mit dem mir innewohnenden Aberglauben, vielleicht aber auch mit einem Gefühle, das meiner würdiger war als bloßer Aberglaube. Es war hart, jetzt, da ich ihn endlich gefasst hielt, ihn freiwillig wieder loszulassen, doch überwand ich mich, das Opfer zu bringen. Mit deutlicheren Worten, ich beschloss, mich durch den einen höheren Beweggrund leiten zu lassen, dessen ich gewiss war, den nämlich Laura Sache und der Sache der Wahrheit zu dienen. »Ich nehme Ihre Bedingungen an«, sagte ich, »doch mit einem Vorbehalte auf meiner Seite.« »Welcher Vorbehalt mag dies sein?«, frug er. »Derselbe betrifft den versiegelten Brief«, entgegnete ich. »Ich verlange, dass Sie ihn ungeöffnet in meiner Gegenwart vernichten, sobald er in Ihre Hände gegeben sein wird.« Der Zweck dieser meiner Bedingungen war einfach der, ihn zu verhindern, ein geschriebenes Zeugnis von der Beschaffenheit meiner Mitteilungen an Pesca mit sich zu nehmen. Das Faktum derselben musste er notwendigerweise am nächsten Morgen erfahren, wo ich dem Agenten die Adresse geben würde. Doch konnte er auf seine alleinige Angabe keinen Gebrauch davon machen, selbst wenn er das Experiment zu machen wagte, welcher mir für Pesca die geringsten Befürchtungen zu verursachen gebraucht hätte. »Ich lasse Ihren Vorbehalt gelten«, entgegnete er, nachdem er ungefähr eine Minute lang ernstlich überlegt. »Die Sache ist keines Streites wert. Der Brief soll vernichtet werden, so wie er meinen Händen übergeben wird.« Während er noch sprach, erhob er sich von seinem Platze, den er mir gegenüber bis zu diesem Augenblicke eingenommen hatte. Mit einer einzigen Anstrengung schien er den Druck, welcher während unserer ganzen Unterredung auf seinem Geiste gelastet, von sich abzuwälzen. »Puh«, rief er, indem er voll Behagen die Arme streckte. »Das Scharmützel war heiß, solange es währte. Nehmen Sie Platz, Mr. Hartwright, wir werden einander später als tödliche Feinde gegenüberstehen. Lassen Sie uns bitte bis dahin die höflichen Aufmerksamkeiten wohlgesitteter Ehrenmänner austauschen. Erlauben Sie, dass ich mir die Freiheit nehme, meine Frau zu rufen.« Er öffnete die Tür. »Eleanor«, rief er mit seiner tiefen Stimme. Die Dame mit dem nattern Gesichte kam herein. »Die Gräfin Fosco, Mr. Hartwright«, sagte der Graf uns mit würdevoller Unbefangenheit einander vorstellend. »Mein Engel«, fuhr er zu seiner Gemahlin gewendet fort, »wird deine Beschäftigung des Einpackens dir vielleicht Zeit gestatten, mir einen schönen, starken Kaffee zu machen? Ich habe Schreibergeschäfte mit Mr. Hartwright und bedarf des vollen Besitzes all meiner Geisteskräfte, um ersteren gerecht werden zu können.« Die Gräfin verneigte zweimal den Kopf, einmal strenge gegen mich und das zweite Mal in Unterwürfigkeit gegen ihren Gemahl und glitt dann aus dem Zimmer. Der Graf ging an einen Schreibtisch am Fenster, öffnete sein Schreibepult und nahm mehrere Buchpapier und einen Paket Gänsefedern heraus. Er streute die Federn über den Tisch, so dass sie nach allen Richtungen hin bereit lagen, wie er ihrer bedürfen möge, und zerschnitt dann das Papier in einen Haufen schmaler Streifen von der Gestalt, wie sie von Schriftstellern für den Druck gebraucht werden. »Ich werde hieraus ein außerordentliches Dokument machen«, sagte er, mich über die Schultern hinweg anblickend. »Ich bin vollkommen mit literarischen Arbeiten vertraut. Eines der seltensten Geistestalente, die ein Mann besitzen kann, ist die großartige Fähigkeit, seine Gedanken zu ordnen. Ein ungeheurer Vorzug. Ich besitze ihn. Sie ebenfalls?« Er ging, bis der Kaffee kam, im Zimmer auf und ab, indem er vor sich hinsummte und die Stellen, wo ihm beim Ordnen seines Gedankens Hindernisse aufschließen, dadurch markierte, dass er sich mit der Handfläche vor die Stirn schlug. Die ungeheure Frechheit, mit der er die Situation ergriff, in die ich ihn versetzt hatte, und aus ihr das Piedestal machte, das seine Eitelkeit zu dem geliebten Zwecke zur Schaustellung seiner selbst bestieg, bemeisterte sogar mein Erstaunen. So tiefen Widerwillen ich auch gegen den Mann hegte, machte doch die wunderbare Kraft seines Charakters selbst unter ihrem unbedeutendsten Anblicke wieder meinen Willen tiefen Eindruck auf mich. Die Gräfin selbst brachte den Kaffee. Er küsste ihr in dankbarer Höflichkeit die Hand und begleitete sie dann zur Tür. Darauf kehrte er zurück, schenkte eine Tasse Kaffee für sich ein und trug sie an seinen Schreibtisch. »Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten, Mr. Hartwright?« frug er, ehe er sich setzte. Ich dankte. »Wie, Sie glauben, ich werde Sie vergiften?« sagte er munter. Der englische Verstand ist gesund, soweit er geht, fuhr er fort, während er sich an seinem Tische zurechtsetzte. Aber er hat einen bedeutenden Fehler. Er ist stets am unrechten Orte vorsichtig. Er tauchte seine Feder in die Tinte, legte einen Streifen des Papiers mit einem Schlage der Hand vor sich auf das Pult, räusperte sich und begann. Er schrieb mit großem Geräusche und großer Schnelligkeit in einer so großen, kühnen Handschrift und so gesperrten Zeilen, dass er in kaum 2 Minuten, nachdem er angefangen, am Ende der Seite angelangt war. Jeden Streifen warf er, nachdem er damit fertig war und ihn nummeriert hatte, über seine Schulter auf den Boden. Als er seine erste Feder abgenutzt hatte, flog auch diese über seine Schulter und er ergriff eine andere von dem zerstreut umherliegenden Pakete. Ein Streifen nach dem anderen zu Dutzenden, zu Fünfzigen, zu Hunderten flogen zu beiden Seiten von ihm über seine Schultern, bis er sich rundumher in Papier eingeschneiert hatte. Eine Stunde verging nach der anderen und da saß ich und wartete. Da saß er und schrieb. Er machte keine Pausen, ausgenommen, um seinen Kaffee zu schlürfen und als dieser zu Ende war, um sich von Zeit zu Zeit mit der Hand vor die Stirne zu schlagen. Es schlug 1 Uhr, 2, 3, 4 und immer noch flogen die Streifen um ihn her, noch immer kratzte die unermüdliche Feder ihren Weg über die Seiten fort und immer höher stieg das weiße Papierchaos um seinen Stuhl. Um 4 Uhr hörte ich ein plötzliches Spritzen der Feder, welches den Schnörkel verkündete, mit dem er seinen Namen unterzeichnete. »Bravo«, rief er aus, indem er mit der Leichtigkeit eines jungen Mannes aufsprang und mir mit einem Lächeln superben Triumphes ins Gesicht sah. »Fertig, Mr. Hartwright«, rief er aus, indem er sich mit der Faust auf die breite Brust schlug. »Fertig zu meiner eigenen höchsten Genugtuung, zu Ihrem höchsten Erstaunen, wenn Sie lesen werden, was ich geschrieben habe. Der Gegenstand ist erschöpft, der Mann, Fosco, nicht. Jetzt ans Ordnen, Lesen und Revidieren meiner Streifen, die empathisch für Ihr Auge allein bestimmt sind. Gut, das Ordnen, Lesen und Revidieren von 4 bis 5. Ein kurzer Schlummer zu meiner Stärkung, von 5 bis 6. Letzte Reisevorkehrungen von 6 bis 7. Geschäfte mit dem Agenten wegen des versiegelten Briefes von 7 bis 8. Um 8 Uhr en route. Das Programm. Le voilà. Er setzte sich mit übereinandergeschlagenen Beinen zu seinem Papiere auf den Fußboden, zog die Streifen mit einer Schnürnadel auf ein Band, korrigierte sie, schrieb alle Titel und Ehren, durch die er persönlich ausgezeichnet war, oben über die erste Seite und las mir das Manuskript dann mit lauter theatralischer Emphase und vielfältigen theatralischen Gesten vor. Der Leser wird in kurzem Gelegenheit haben, sich seine eigene Ansicht über das Aktenstück zu bilden. Genüge es hier nur zu erwähnen, dass es meinem Zwecke entsprach. Er schrieb mir zunächst die Adresse des Mannes auf, von dem er den Wagen gemietet hatte, und gab mir Sir Percivals Brief. Derselbe war aus Hampshire und den 25. Juli datiert und kündigte Lady Glides Abreise nach London auf den 26. an. Demnach also war sie an demselben Tage, an dem des Arztes Zertifikat sie als in St. John's Wood verstorben erklärte, nach Sir Percivals eigenem Beweise lebend in Blackwater und sollte am folgenden Tage eine Reise antreten. Sobald ich den Beweis dieser Reise von dem Lohnkutscher würde erhalten haben, sollten also jetzt meine Beweise vollständig sein. »Ein 4:15«, sagte der Graf auf seine Uhr blickend. »Es wird Zeit zu meinem Stärkungsschlummer. Sie haben vielleicht meine persönliche Ähnlichkeit mit Napoleon dem Großen bemerkt, Mr. Hartwright. Ich gleiche aber dem großen Manne auch noch in der Fähigkeit, nach Willen über meinen Schlaf zu verfügen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ich will die Gräfin bitten, Sie vor Langeweile zu bewahren.« Da ich so gut wie er wusste, dass er die Gräfin nicht zu meiner Unterhaltung herbeirief, sondern damit sie es verhindere, dass ich das Haus verließe, erwiderte ich nichts und beschäftigte mich mit dem Zusammenbinden der Papiere, welche er mir eingehändigt hatte. Die Dame kam herein, kühl, bleich und giftig wie immer. »Unterhalte, Mr. Hartbright, mein Engel«, sagte der Graf. Dann reichte er ihr einen Stuhl, küsste ihre Hand zum zweiten Male, zog sich nach dem Sofa zurück und schlief in 3 Minuten so friedlich und glücklich wie der tugendhafteste Mensch von der Welt. Die Gräfin nahm ein Buch von dem Tische, setzte sich, blickte mich mit der ruhigen, rachsüchtigen Bosheit einer Frau an, die nie wieder vergisst noch vergibt. »Ich habe Ihre Unterhaltung mit meinem Gemahle angehört«, sagte sie. »Wäre ich an seiner Stelle gewesen, so hätte ich sie tot auf dem Kaminteppich hingestreckt.« Mit diesen Worten öffnete sie ihr Buch, und von diesem Augenblicke bis zu dem Augenblicke, wo ihr Mann erwachte, sah sie mich weder an, noch sprach sie wieder ein Wort zu mir. Genau 1 Stunde, nachdem Fosco sich zum Schlafen niedergelegt, öffnete er die Augen und erhob sich vom Sofa. »Ich fühle mich unbeschreiblich erquickt«, bemerkte er. »Eleanor, mein gutes Weib, bist du oben ganz fertig?« »Das ist recht. Mein bisschen Backen hier kann in 10 Minuten fertig und ich in noch 10 Minuten zur Reise gerüstet sein. Was ist noch zu tun, ehe der Agent kommt?« Er schaute sich im Zimmer um und erblickte den Käfig mit den weißen Mäusen. »Ach«, rief er aus, »es bleibt mir noch ein letztes Zerreißen meiner Gefühle übrig. Meine unschuldigen Lieblinge, meine geliebten kleinen Kinder, was soll ich mit ihnen anfangen? Fürs Erste haben wir nirgends einen festen Wohnort, wir werden unaufhörlich reisen, und je weniger Gepäck wir bei uns führen, desto besser für uns. Mein Kakadu, meine Kanarienvögel und meine weißen Mäuse, wer wird sie pflegen, wenn ihr guter Papa ferne von ihnen ist?« Er ging in tiefen Gedanken im Zimmer auf und ab. Er war beim Aufschreiben seines Bekenntnisses keinen Augenblick in Verlegenheit gewesen, aber die weit wichtigere Frage der Art und Weise, wie er über seine Lieblingstiere verfügen sollte, verursachte ihm ernstliches Nachdenken. Nach langer Überlegung setzte er sich endlich wieder an den Schreibtisch. »Ich habe einen Gedanken«, rief er aus. »Ich will meinen Kakadu und meine Kanarienvögel dieser großen Hauptstadt zum Geschenk machen. Mein Agent soll sie in meinem Namen dem Präsident des Tiergartens übergeben, und ich will sofort das Instrument ihrer Beschreibung aufsetzen.« Er fing an zu schreiben, wobei er die Worte laut wiederholte, wie sie aus seiner Feder flossen. »Numero 1. Kakadu von strahlendem Gefieder, allein fähig, ein ganzes Publikum von Geschmack anzuziehen. Numero 2. Kanarienvögel von beispielloser Lebhaftigkeit und Klugheit, würdig des Gartens des Paradieses und würdig des Gartens im Regent's Park. Huldigung der Zoologie, dargeboten von Fosco.« Die Feder spritzte abermals und der Schnörkel um die Unterschrift war gemacht. »Graf, du hast die Mäuse ausgelassen«, sagte die Gräfin. Er verließ den Tisch, nahm ihre Hand und legte sie auf sein Herz. »Alle menschliche Entschlossenheit hat ihre Grenzen, Eleanor«, sagte er. »Meine Grenzen stehen in jenem Dokumente geschrieben. Ich kann mich von meinen weißen Mäusen nicht trennen. Habe Nachsicht mit mir, mein Engel, und nimm sie mit hinauf in ihren Reisekäfig.« »Bewunderungswürdige Zärtlichkeit«, sagte die Gräfin, ihren Gemahl anstaunend und mit einem letzten nattern Blicke in meine Richtung. Sie nahm den Käfig vorsichtig auf und verließ das Zimmer. Der Graf sah auf seine Uhr. Ungeachtet seiner festen Entschlossenheit, seine Fassung zu behalten, schien er doch mit Unruhe der Ankunft des Agenten entgegenzusehen. Die Lichter waren längst ausgelöscht worden und das Sonnenlicht des neuen Morgens ergoss sich ins Zimmer. Es war bereits 7:05, als man am Gartenpförtchen schellen hörte und der Agent anlangte. Es war ein Ausländer mit einem dunklen Barte. »Mr. Hartbright«, »Monsieur Roubel«, sagte der Graf, uns einander vorstellend. Er nahm den Agenten, dem man in jedem Zuge des Gesichtes den Spion ansah, in einen Winkel des Zimmers, flüsterte ihm einige Verhaltungsbefehle zu und verließ uns dann. Monsieur Roubel bat mich, sobald wir alleine waren, mit ausgesuchtester Höflichkeit, ihm seine Instruktionen zu geben. Ich schrieb zwei Zeilen an Pesca, welche ihn autorisierten, dem Überbringer den versiegelten Brief auszuhändigen, dann adressierte ich das Billet und gab es Monsieur Rubel. Der Agent blieb bei mir, bis sein Vorgesetzter in Reisekleidern wieder zu uns hereinkam. Der Graf betrachtete die Adresse des Briefes, ehe er den Agenten entließ. »Ich dachte es mir«, sagte er, sich mit einem finstern Blick gegen mich wendend, und veränderte sein Benehmen gegen mich sofort wieder. Er machte sein Gepäck fertig und setzte sich dann, um eine Reisekarte zu studieren, wobei er Anmerkungen in sein Tagebuch schrieb und von Zeit zu Zeit ungeduldig nach seiner Uhr sah. Er sprach kein Wort wieder zu mir. Der nahe Augenblick seiner Abreise und der Beweis, den er gesehen hatte von der Verbindung zwischen Pesca und mir, hatten offenbar seine Aufmerksamkeit wieder ganz auf die Maßregeln gelenkt, welche zu seiner Flucht notwendig waren. Kurz vor 8 Uhr kehrte Monsieur Rubel mit meinem uneröffneten Briefe zurück. Der Graf betrachtete aufmerksam Siegel und Adresse, zündete ein Licht an und verbrannte den Brief. »Ich erfülle mein Versprechen, Mr. Hartwright«, sagte er, »aber die Sache ist hiermit nicht zu Ende.« Der Agent hatte den Fiaker, in welchem er zurückgekehrt war, vor dem Hause warten lassen. Er und die Magd beschäftigten sich jetzt, das Gepäck aufzuladen. Die Gräfin kam dicht verschleiert und mit dem Käfige, der die weißen Mäuse enthielt, von oben herunter. Sie sprach weder zu mir, noch sah sie mich an. Ihr Gemahl führte sie an den Fiaker. »Folgen Sie mir bis in den Gang«, flüsterte er mir ins Ohr. »Ich mag Ihnen im letzten Augenblicke noch etwas zu sagen haben.« Er ging bis an die Haustür und der Agent stand vor mir im Vordergarten. Der Graf kam alleine zurück und zog mich ein paar Schritte in den Gang hinein. »Denken Sie an meine dritte Bedingung«, flüsterte er. »Sie sollen von mir hören, Mr. Hartwright. Ich mag vielleicht früher, als Sie es denken, die Genugtuung eines Gentleman von Ihnen fordern.« Er ergriff, ehe ich dergleichen noch ahnen konnte, meine Hand und drückte sie fest. Dann wandte er sich zur Tür, stand still und kam nochmals zurück zu mir. »Noch ein Wort«, sagte er vertraulich. »Als ich Miss Halcombe zum letzten Mal sah, schien sie mir blass und elend auszusehen. Ich bin besorgt um jenes bewunderungswürdige Weib. Sorgen Sie für Ihre Gesundheit, Sir. Mit der Hand auf meinem Herzen flehe ich Sie feierlich an, für Miss Halcombes Wohl zu sorgen.« Dies waren seine letzten Worte zu mir, bevor er seinen ungeheuren Körper in den Fiaker klemmte und davonfuhr. Der Agent und ich warteten ein paar Minuten an der Tür und sahen ihm nach. Während wir da standen, kam ein zweiter Fiaker um eine Ecke etwas weiter den Weg hinabgefahren. Derselbe folgte dem Fiaker des Grafen, und als er an dem offenen Gartenpförtchen vorbeikam, schaute der darin Sitzende zu uns heraus. Wieder der Fremde von der Oper, der Ausländer mit der Narbe auf der linken Wange. »Sie werden noch eine halbe Stunde länger mit mir hier warten, Sir«, sagte Monsieur Rubel. »Ja.« Wir kehrten ins Wohnzimmer zurück. Ich war nicht in der Stimmung, mit dem Agenten zu sprechen oder ihn mit mir sprechen zu lassen. Ich nahm die Papiere heraus, welche der Graf mir übergeben hatte, und las die furchtbare Geschichte des Anschlages, wie der Mann, welcher ihn erdacht und ausgeführt, sie aufgeschrieben hatte. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 18. Februar 2024.